Einst war ich ganz in Sünden tot, all Hoffnung war dahin. Doch hab ich nun durch Christi Tod sein Leben zum Gewinn. Ist möglich, gab denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. O, welche Höhe unerreicht, welch Tiefe ohne Grund. Das Herz erweicht, du machtest mich gesund. Ist möglich, gab denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. Undankbares, kaltes Herz, das sich von Jesus trennt, statt dass es liebend himmelwärts in Flammen schlägt und brennt. Ist möglich, gab denn Jesus sich auch in den Tod für Christus lebt in mir, der in den Tod sich gab.